Ich möchte mein Referat heute in drei größere Teile gliedern, und zwar zum einen in die historische Entwicklung der Sperrklauseln im Europawahlrecht, des Weiteren dann die aktuelle 3%-Sperrklausel rechtlich beleuchten und rechtlich würdigen und schließlich dann die aktuellen prozessualen Maßnahmen etwas erläutern, die die NPD bereits eingeleitet hat, beziehungsweise die auch jeder wahlberechtigte Bürger selbst einleiten kann gegen die 3%-Sperrklauseln. Zunächst zum Punkt 1, die historische Darstellung der Entstehung der Sperrklauseln im Europawahlgesetz. Man muss also ja wissen, dass seit 1979 eben zum Europäischen Parlament Direktwahlen durchgeführt werden, also eben die Bürger Europas, das Europäische Parlament, seine Mitglieder wählen. Es also nicht mehr nur eine beratende Versammlung ist, wie es eben vorher der Fall war, wo eben von den Nationalstaaten Delegierte entsandt worden sind, sondern neuerdings, also seit 1979, findet eben eine Direktwahl statt. Und schon direkt im Europawahlgesetz, als es geschaffen wurde, hat der Gesetzgeber, wie damals auch im Bundestagswahlrecht, in sämtlichen Landtagswahlgesetzen und auch in den Kommunalwahlgesetzen eben eine Sperrklausel eingezogen. Diese Sperrklausel im Europawahlgesetz wurde auch umgehend beim Bundesverfassungsgericht mit der Verfassungsbeschwerde angefochten. Nur damals hat das Bundesverfassungsgericht damit kurz einen Prozess gemacht und hat so nach dem Motto gesagt, Sperrklauseln sind ja im deutschen Wahlrecht bekannt und bewährt und die ist verfassungskonform, also in einem einstimmigen Beschluss die Verfassungsbeschwerde abgebügelt und eben halt gesagt, das machen wir überall so, da können wir es auch im Europawahlrecht so machen. Seitdem hatte die Sperrklausel dann auch gegolten und eben immer relativ viele kleinere Parteien aus dem Europäischen Parlament ferngehalten, wesentlich mehr als eben bei den Bundestagswahlen. Wenn man sich die Europawahlergebnisse anschaut, dann sieht man ja, dass da sehr viele Parteien so im Bereich zwischen eben bis zu 5% sich bewegen, also relativ viele Kleinparteien und eben auch durch die Sperrklausel relativ viele Wählerstimmen unter den Tisch fallen, was also gerade die Sperrklausel im Europawahlgesetz sehr problematisch macht. Die Sperrklausel hatte dann, wie gesagt, über Jahre hinweg gegolten. Im Jahre 2004 hatte die NPD bereits einen ersten Versuch unternommen, die Sperrklausel wegzuklagen mit einem Anklageverfahren beim Bundesverfassungsgericht. Das ist jedoch dann verworfen worden als unzulässig mit der etwas zweifelhaften Begründung, es sei unzulässig wegen Verfristung, kann man sich drüber streiten, ist aber so entschieden worden. Deswegen ist halt auch dann die 2004 Europawahl mit der 5%-Sperrklausel durchgeführt worden und auch die Europawahl 2009 hatte ja zunächst eben noch die Sperrklausel und deswegen halt auch nur die entsprechenden bekannten etablierten Parteien, die ins Europäische Parlament eingezogen sind. Als Reaktion der Europawahl 2009 wurden dann zahlreiche Wahlprüfungen, also 6-mal Wahleinsprüche beim Deutschen Bundestag, ist regelmäßig sinnlos, weil die regelmäßig zurückgewiesen werden, dann Wahlprüfungsbeschwerden beim Bundesverfassungsgericht eingereicht, unter anderem eben halt auch von Professor von Arnim, von einigen Vertretern von Wahlrecht.de und auch von mir persönlich. Ich hatte die damals noch genutzt, diese Wahlprüfungsbeschwerde, auch noch die 8 Richter abzulehnen im Bundesverfassungsgericht, die vom Bundestag gewählt worden waren. Das ist jetzt eine andere rechtliche Baustelle, war aber auch sehr interessant, weil ich nämlich geltend gemacht hatte, dass das Grundgesetz vorschreibt, dass die Richter, die vom Bundestag zu wählen sind, ins Bundesverfassungsgericht, dass die eben vom Plenum des Bundestages zu wählen sind und nicht vom Richterwahlausschuss des Bundestages. Das hatte dann das Bundesverfassungsgericht auch dann entschieden und dann auch relativ lapidar gesagt, nein, das ist in Ordnung, dass die vom Richterwahlausschuss gewählt werden, ist hierbei jetzt auch nicht weiter relevant. Diese Wahlprüfungsbeschwerden hatten dann dazu geführt, dass das Bundesverfassungsgericht dann auch im Jahre 2010 und 2011 da relativ schnell Termin zur mündlichen Verhandlung bestimmt hatte und diese Problematik der 5%-Sperrklausel im Europawahlgesetz auch sehr umfangreich geprüft hatte. Das Ergebnis war dann, dass also dann tatsächlich das Bundesverfassungsgericht mit Urteil vom 9.11.2011 die 5%-Hürde im Europawahlgesetz gekippt und für verfassungswidrig erklärt hatte. Das war natürlich dann der Startschuss für die etablierten Parteien, sich zu überlegen, wie man jetzt dieser Entscheidung entgegenwirken kann und insbesondere verhindern kann, dass die NPD ins Europaparlament eintritt. Denn wie ja schon aus verschiedenen Kreisen verlautet war, war ja Udo Pasteurs und ist ja auch im Gespräch hier als Spitzenkandidat der NPD für die Europawahl. Und das war natürlich den etablierten Parteien in allerhöchstem Maße ein Dorn im Auge. Das führte dann im Laufe der Zeit dazu, dass immer wieder auch dann über eine 3%-Hürde diskutiert wurde und man laut darüber nachgedacht hat. Und man dann schließlich eine Entschließung des Europäischen Parlaments hatte. Das hatte das Europäische Parlament am 22.11.2012 gefasst, wo also relativ lang alle möglichen Forderungen aufgestellt werden, wie sich das Europäische Parlament zukünftige Europawahlen vorstellt, wie also auch dann die Kommission neu zusammengesetzt sein sollte nach dem Lissabon-Vertrag. Und insbesondere wird also auch dann gefordert, auch so ziemlich versteckt an etwas unterer Stelle, in diesem Postulat eben des Europäischen Parlaments, dass also die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, eben Mindestschwellen für die Zuteilung von Sitzen bei der Europawahl festzulegen. Das war wohlgemerkt nur eine Forderung. Das wünscht sich das Europäische Parlament. Natürlich dauerte es nicht lange, bis der Deutsche Bundestag dann sagte, ja, wenn das Europäische Parlament das natürlich möchte, dann muss das natürlich in Deutschland auch sofort umgesetzt werden. Und schwuppdiwupp wurde ein Gesetzentwurf ins Gesetzgebungsverfahren eingebracht von CDU, CSU, SPD, FDP und Grünen, die eben neben zahlreichen anderen Änderungen im Europawahlgesetz eben halt jetzt auch eine 3% Sperrklausel vorsahen. Wie der Kamerad Marx eben einführend schon richtig dargestellt hat, wurde dieses Gesetzgebungsunterfangen im Schweinsgalopp durch den Deutschen Bundestag gepeitscht. Die erste Lesung wurde durchgeführt, direkt eine Woche später Anhörung im Innenausschuss, wo dann die üblichen bestellten Sachverständigen dann ihre bestellten Gutachten abgegeben haben, die natürlich alle zum Ergebnis kamen, dass es völlig unproblematisch ist. Der eine Sachverständige von Wahlrecht.de, der natürlich gesagt hätte, dass es verfassungswidrig ist, der ist dann rein zufällig dann im Zug stecken geblieben und natürlich war dann die Anhörung auch gerade vorbei, als er dann im Sitzungssaal des Ausschusses eintraf. Also man war da wieder mal unter sich, hat die Sachverständigengutachten gehört, die man hören wollte und natürlich dann die Bundestagsplenum auch empfohlen, dann entsprechend die Klausel anzunehmen. So kam es dann auch. Die entsprechende Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses lautete eben auf Annahme des Gesetzesentwurfs. Der Deutsche Bundestag hat dann am 13.06.2013 um 23 Uhr, ich habe mir das angeguckt, ich weiß nicht mehr, war es 51, 52 in der Preislage rum, also mitten in der Nacht, wirklich sprichwörtlich Nacht- und Nebelaktion, also auch fast keiner mehr da war im Plenum, den Gesetzentwurf hier gebilligt. Einzige Fraktion, die dagegen gestimmt hat, war eben dann die Linksfraktion. Bundesrat hat dann kurze Zeit später der darauffolgenden Plenarsitzung auch beschlossen, den Vermittlungsausschuss nicht anzurufen, sodass also das Gesetz jetzt zunächst mal beschlossen ist und jetzt demnächst auch im Bundesgesetzblatt verkündet werden will, sofern der Bundespräsident nicht möglicherweise sagt, so wie es ja vor allem Bundespräsident Köhler des Öfteren getan hat, oder das Gesetz unterschreibe ich nicht, weil es offensichtlich verfassungswidrig ist. Da wäre also der Bundespräsident hier auch aufzufordern, dieses Gesetz nicht zu unterzeichnen, weil es ansonsten definitiv in Karlsruhe fallen wird. Da sind wir jetzt auch schon bei unserem nächsten Punkt, nämlich eben dann bei der verfassungsrechtlichen Bewertung der 3% Sperrklausel. Das Thema lautet ja eben, die 5% oder jetzt 3% Sperrklausel eben unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten, als eben halt auch unter europarechtlichen. Und mit den europarechtlichen Gesichtspunkten möchte ich jetzt mal anfangen, weil die relativ schnell abgehandelt werden können. Wenn ein Nationalstaat eine Sperrklausel einführt, im Europawahlrecht, dann muss die sich zunächst mal eben am Recht der Europäischen Union, also am EU-Recht, messen lassen. Sie muss sich natürlich auch am Recht der Europäischen Menschenrechtskonvention messen lassen, also der EMRK, und insbesondere halt auch am nationalen Verfassungsrecht. Was das EU-Recht anbelangt, so gibt es den sogenannten Direktwahlakt, also eben eine Rechtssetzung der Mitgliedstaaten, wo also geregelt worden ist, dass eben halt Direktwahlen zum Europäischen Parlament stattzufinden haben. Und dort haben halt die Mitgliedstaaten auch vereinbart, dass eine Mindestschwelle für die Sitzzuteilung vereinbart werden darf, eben von bis zu 5%. Das heißt also, das EU-Recht sieht ausdrücklich vor, Nationalstaaten eben Sperrklauseln für die Europawahl vorsehen können. Das EU-Recht spricht insoweit keine Verpflichtung aus, gewährt aber den Mitgliedstaaten die Möglichkeit. Deswegen steht das EU-Recht eben der 3% Sperrklausel, um die es jetzt heute geht, nicht im Wege. Was die EMRK, also die Europäische Menschenrechtskonvention, anbelangt, so kollidiert natürlich eine Sperrklausel mit dem Recht auf freie Wahl im Artikel 3 des ersten Zusatzprotokolls zur Menschenrechtskonvention. Allerdings fährt der Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg hier eine sehr liberale Linie, kann man sagen. Also wehrt den Staaten hier ziemlich umfangreiche Freiräume. Der Gerichtshof hat vor einigen Jahren sogar eine 10% Sperrklausel in der Türkei gebilligt, eben halt mit Verweis auf die dortigen Besonderheiten. Also Sperrklauseln werden vom Straßburger Gerichtshof nur äußerst selten gekippt. Deswegen dürfte man davon ausgehen, dass dann die bisherige Rechtsprechung beibehalten wird. Also auch in Straßburg hier die Klausel vermutlich halten würde. Viel interessanter ist natürlich jetzt die Frage, ob die Sperrklausel dem Grundgesetz standhält. Und das war ja auch Gegenstand der seinerzeitigen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Deswegen ist also jetzt zu prüfen, ob der Eingriff in die Erfolgsrechtgleichheit der Wählerstimmen, der eben mit der Sperrklausel verbunden ist, weil die Stimmen, die eben halt auf Parteien entfallen, die an der Sperrklausel scheitern, eben keinen Einfluss auf die Sitzverteilung im Parlament haben. Deswegen haben sie keinen Erfolgswert. Das ist ein Grundrechtseingriff und der muss natürlich gerechtfertigt werden. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht erst 2011 schon gesagt, dass Sperrklauseln, nicht eine 5%-Sperrklausel, sondern Sperrklauseln generell im Europawahlgesetz nach den gegenwärtigen tatsächlichen rechtlichen Verhältnissen eben nicht zu rechtfertigen sind. Und, was man auch wissen muss, es gibt in § 31 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes, da steht eben drin, wenn das Bundesverfassungsgericht eben eine Entscheidung getroffen hat, dann bindet das sämtliche Staatsorgane. Deswegen ist aus meiner Sicht, allerdings auch aus der Sicht führender Staatsrechner, die nunmehr beschlossene 3%-Sperrklausel allein schon deshalb verfassungswidrig, nämlich formell verfassungswidrig, weil der Gesetzgeber sie gar nicht hätte beschließen dürfen, weil nämlich das Bundesverfassungsgericht ja gesagt hat, es gibt keine Sperrklauseln im Europawahlgesetz. Der Gesetzgeber versucht sich jetzt dadurch rauszuwinden und sagt, naja, man darf natürlich dann schon eine für verfassungswidrig erklärte Norm inhaltsgleich neu erlassen, wenn sich die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse geändert haben. Also wenn das Urteil quasi mittlerweile nicht mehr greift, weil eben halt die Tatsachengrundlage oder die Rechtsgrundlage eine andere ist. Und jetzt kommt halt der Deutsche Bundestag in der Gesetzesbegründung und argumentiert dann dahingehend, dass er halt sagt, naja, mittlerweile haben wir deshalb eine Änderung, weil das Europäische Parlament ja gesagt hat, wir hätten gerne Sperrklauseln. Und weil das Parlament das möchte, haben sich die tatsächlichen Umstände geändert und deswegen ist die Klausel jetzt plötzlich in Ordnung. Und deswegen steht auch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts da nicht mehr entgegen. Das ist natürlich völliger Unfug, denn eine reine Absichtserklärung des Europäischen Parlaments ändert am Rechtsrahmen definitiv nichts, weil Absichtserklärungen der Resolution oder was auch immer des Europäischen Parlaments rechtlich völlig irrelevant sind. Also die Rechtslage ist gleich geblieben und auch im tatsächlichen Bereich, also die tatsächlichen Umstände, die für die Beurteilung der Sperrklausel maßgeblich sind, also ob sie erforderlich ist, um die Funktionsfähigkeit des Parlaments beispielsweise zu erhalten, daran hat sich auch nichts geändert, nur weil das Parlament sagt, wir hätten gerne eine Sperrklausel. Das heißt also allein schon aus dem Grund, weil es ein entgegenstehendes Urteil des BVFG gibt, ist die 3%-Sperrklausel hier verfassungsrechtlich unzulässig. Selbst wenn jetzt das Bundesverfassungsgericht die Auffassung vertreten sollte, dass es sagt, naja, es ist jetzt doch alles irgendwie etwas anders als vor 2 Jahren, als wir entschieden haben, und wir müssen die Sperrklausel auch inhaltlich jetzt neu prüfen, dann kämen wir zu dem Ergebnis, dass die Sperrklausel auch materiell verfassungswidrig wäre. Dazu nochmal zum Anfang zurück. Sperrklauseln stellen einen Eingriff eben in die Erfolgsrechtgleichheit der Wählerstimmen dar und müssen durch zwingende verfassungsrechtliche Gründe gerechtfertigt werden. Der Gesetzgeber kann also nicht einfach sagen, wir machen jetzt mal eine Sperrklausel, weil wir das immer so machen, nach dem Motto bekannt und bewährt und weil das ja auch die Leute irgendwie auch so gewohnt sind, sondern man muss schon Gründe nennen, die es eben erfordern, die Sperrklausel einzuziehen. Was die Bundestagswahl anbelangt oder was auch viele Landtagswahlen anbelangt, argumentiert man eben dahingehend, dass man sagt, ja, wenn es keine Sperrklausel bestünde, dann würden ja viel mehr kleine Parteien ins Parlament einziehen, das Parlament würde zersplittern, die Mehrheitsfindung würde erschwert und die Regierung wäre schlimmstenfalls nicht mehr handlungsfähig, sodass dann Weimarer Verhältnisse eintreten würden und alles, was da so als Teufel an die Wand gemalt wird. Dieses Argument lässt sich bei der Bundestagswahl durchaus hören, weil da ja eben die Problematik besteht, dass man da schon mit 0,2% den ersten Sitz quasi bekämen. Wenn man sich die Stimmzettel bei der aktuellen Bundestagswahl anschaut, ich glaube so um die 40 Parteien rund, wenn also da tatsächlich so, selbst wenn da jede zweite Partei reinkäme, dann wäre der Bundestag natürlich zersplittert und das wäre wohl in der Tat ein Problem für die Funktionsfähigkeit des Parlaments. Weil das Parlament eben die Regierung wählt und die Regierung auf stabile Mehrheitsverhältnisse angewiesen ist. An dieser Stelle hatte doch das Bundesverfassungsgericht 2011 schon gesagt, dass es eben im Europawahlgesetz und im Europäischen Parlament eben eine ganz andere rechtliche und tatsächliche Situation gibt, weil nämlich das Europäische Parlament gerade keine Regierung wählt. Und was ganz entscheidend ist, dass die Kommission im späteren ordentlichen Gesetzgebungsverfahren der Europäischen Union eben nicht zwingend auf stabile Mehrheitsverhältnisse im Europäischen Parlament angewiesen ist. Weil nämlich, das wird jetzt zu weit führen, das im Einzelnen ist auch durchzudeklinieren, nur letzten Endes ist es so, falls es also keine Mehrheit gibt, dann kann der Rat das Gesetzgebungsvorhaben trotzdem durchsetzen, auch wenn das Parlament eben keine Entscheidung treffen kann. Das sind also 2 ganz entscheidende Unterschiede zum nationalen Parlament und deswegen kann man hier die Sperrklausel eben nicht so einfach rechtfertigen wie eben bei der Bundestagswahl. Hinzu kommt ein weiteres, dass man wissen muss, dass es eben im Europäischen Parlament keine nationalen Delegationen gibt. Es gibt da jetzt nicht pro Mitgliedstaat eine Delegation, wo jetzt quasi hier jetzt die Mitglieder aus Deutschland sitzen und hier die Mitglieder jetzt aus Großbritannien und hier die aus Frankreich, sondern es gibt eben transnationale Fraktionen, also Fraktionen, die sich eben nach der politischen Ausrichtung zusammenfinden und wo die Nationalität keine Rolle mehr spielt. Deswegen gibt es da eben wesentlich weniger Fraktionen im Europäischen Parlament als Mitgliedstaaten. Und deswegen spricht auch das Bundesverfassungsgericht eben von einer großen Integrationsfähigkeit der Fraktionen. Das bedeutet jetzt im konkreten Fall, dass wenn im Europäischen Parlament neue Parteien hinzutreten würden, die nicht sofort ihre eigene Fraktion aufmachen, was auch gar nicht möglich wäre nach den Regelungen der Geschäftsordnung, weil die Fraktion immer aus verschiedenen Staaten, also verschiedenen Mitgliedern aus verschiedenen Staaten bestehen muss, sondern neue Mitglieder werden sich einfach den bereits bestehenden Fraktionen anschließen. Die werden also quasi völlig mediatisiert von den Fraktionen, die bereits vorhanden sind. Deswegen wird ein Hinzutreten neuer Abgeordneter, zum Beispiel jetzt aus Deutschland ohne Sperrklausel, nicht die Funktionsfähigkeit des Parlaments beeinträchtigen, weil genauso viele Fraktionen nachher da sind, wie vorher da waren. Das war das ganz entscheidende Argument des Bundesverfassungsgerichts, um eben zu sagen, dass die Lage bei der Europawahl eine gänzlich andere ist als bei der Bundestagswahl. Jetzt stellt sich halt die Frage, ob sich daran irgendwas inhaltlich geändert hat, an der Richtigkeit dieser Aussagen. Und da muss man jetzt halt wissen, dass da das Parlament auch wieder kommt mit dem Argument, ja, die Kommission hat ja jetzt gefordert, also nicht die Kommission, das Europäische Parlament hat in der bereits eingangs erwähnten Resolution ja gefordert, dass jetzt die europäischen politischen Parteien Kandidaten benennen sollten für das Amt des Kommissionspräsidenten der neuen Legislaturperiode. Und wenn die europäischen politischen Parteien jetzt da Spitzenkandidaten benennen würden im Europawahlkampf, dann könnte es ja zu einer verstärkten Rivalität zwischen den großen europäischen Fraktionen kommen, also EVP, Europäische Volkspartei und der SPE, also den Sozialdemokraten. Und dann könnte ja die Mehrheitsfindung im neuen Europäischen Parlament erschwert werden. Also ein höchst spekulativer Gedankengang, den der Deutsche Bundestag da anstellt. Man sagt einfach nur, weil das Europäische jetzt fordert, dass die europäischen politischen Parteien Kandidaten für das Amt des Kommissionspräsidenten benennen sollten und das zu einer Konkurrenz zwischen den großen Fraktionen führen können, die bisher immer sehr konstruktiv zusammengearbeitet haben. Deswegen brauchen wir jetzt eine Sperrklausel. Also das ist erstens völlig abwegig und zweitens viel zu spekulativ, denn das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, Sperrklauseln kann man eben nur dann rechtfertigen, wenn die konkret nachweisbare Gefahr besteht, dass ohne die Sperrklausel eben die Funktionsfähigkeit des Parlaments beeinträchtigt wird. Die reine abstrakte Möglichkeit, dass ohne die Sperrklausel ja vielleicht die Funktionsfähigkeit leiden könnte, reicht ausdrücklich nicht. Und sich jetzt darauf zu stützen, auf irgendeine Aufforderung oder irgendein Wunschdenken des Europäischen Parlaments, was bei der neuen Europawahl vielleicht passieren sollte und dann vielleicht negative Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit haben könnte, das ist reine Kaffeesatzleserei. Das sind keine konkreten, nachweisbaren Gefahren für die Funktionsfähigkeit des Parlaments. Und deswegen wird der Deutsche Bundestag nach meiner Auffassung mit diesem Argument hier nicht gehört werden in Karlsruhe. Das heißt also, es hat sich an der Beurteilung der Sperrklausel, an der rechtlichen Beurteilung der Sperrklausel seit 2011 überhaupt nichts verändert. Man kann jetzt sagen, deswegen greift schon das Rechtskraftargument, aber selbst wenn das nicht griffe, dann greift jedenfalls jetzt eben halt das Argument, dass die Argumente des BFG von 2011 weiterhin richtig sind und deswegen die Sperrklausel aus den genannten Gründen verfassungswidrig ist. Im aktuellen Fall, das ist für uns wiederum sehr interessant, kommt noch ein weiteres hinzu, denn die Sperrklausel ist vorliegend ganz offensichtlich aus sachfremden Erwägungen heraus eingezogen worden, nämlich, wie bereits dargestellt, schlicht und ergreifend aus der Motivation heraus, dem NPD-Kandidaten und in einem Zeitungsbericht, den ich vielleicht mal noch vorlesen werde, steht sogar ausdrücklich drin, Udo Pasteurs, da ist es im Prinzip eine Lex Pasteurs und kein Gesetz eben halt hier, um irgendwie die Funktionsfähigkeit des EP hier zu schützen. Ich habe hier mal so eine kleine Auflistung zusammengestellt von Äußerungen der etablierten Parteien, die also die Notwendigkeit der Einführung einer 3%-Sperrklausel begründen. Das ist also sehr aufschlussreich, was da hin und wieder so rauskommt. Zum Beispiel erklärt Armin Laschet, Chef der NRW-CDU, Zitat, ohne Sperrklauseln wurden in der vergangenen Europawahl aus Deutschland insgesamt 12 Parteien ins Europäische Parlament eingezogen. Beispielsweise die rechtsradikalen Republikaner. Mehr rechtsradikale Splittergruppen schaden nicht nur europäischer Mehrheitsbildung, sondern auch dem Ansehen Deutschlands. Dazu muss man natürlich jetzt wissen, dass das Bundesverfassungsgericht bei den 5%-Sperrklauseln im Kommunalwahlrecht ausdrücklich darauf hingewiesen hat, und das ist auch ständige Rechtsprechung gegeben, dass die Motivation, sogenannte extremistische Parteien aus Parlamenten fernzuhalten, ein gänzlich sachfremdes Kriterium ist zur Einziehung von Sperrklauseln, die insbesondere nicht die Einführung tragen können. Deshalb dieses Argument völliger Unfug, verfassungsrechtlicher Blödsinn, aber natürlich sehr bezeichnend, weil man ja sieht, woher der Wind weht. Dann kam noch die Junge Union, Philipp Missfelder, schreibt hier auch, Zitat, eine Sperrklausel für die Europawahlen geht in die richtige Richtung. Die Erfahrungen aus der Weimarer Republik haben gezeigt, dass ein stark fragmentiertes Parlament dazu tendiert, handlungsunfähig zu sein und von extremistischen Parteien und Vereinigungen jeder Couleur als Bühne für ihre Propaganda missbraucht wird. Populistische und rückwärtsgewandte Forderungen gehören nicht ins Parlament und müssen von allen demokratischen Parteien und Bürgern entschieden abgelehnt und bekämpft werden. Eine Sperrklausel würde diesem Ziel dienen und dem Europäischen Parlament die nötige Handlungsfähigkeit für die Gestaltung Europas verleihen. So, soviel von der Union. Dann, noch konkreter, sind wir beim CDU-Kreisverband Elbe-Elster. Dort, Zitat, ist also jetzt schon etwas im Fließtext drin. Also zum einen, weil es rechtsextreme Parteien wie die NPD seitdem deutlich leichter haben, ins EU-Parlament einzuziehen. Bei künftig 96 festen Sitzen für deutsche Abgeordnete reicht dafür praktisch schon ein Stimmenanteil von 1%. So, da ist die NPD schon mal ausdrücklich erwähnt. Und jetzt vielleicht noch, also könnte man jetzt die Liste hier endlos fortführen, aber ein Zitat muss noch sein, und zwar von der CSU-Europaabgeordneten Monika Hohlmeier. Die zieht nämlich richtig ab auf ihrer Homepage. Zitat, radikale Gruppen von links bis rechts außen, ethnische Kleinstgruppierungen, Gruppierungen für Spezialinteressen und Protester jeder Couleur dürfen sich aufgerufen fühlen, ein paar Stimmen zu ergattern, also nach Wegfall der Sperrklausel, um dann einen einzigen Abgeordneten in das Europäische Parlament zu entsenden. Tierschützer, Republikaner, Marxisten, Leninisten, Graue, die Mitte, wer immer das auch ist, AfD, Piraten und so weiter und so fort können fröhlich ihren egoistischen und wenig dem Allgemeinwohl verbundenen Partikularinteressen nachlaufen. Die ersten kämpfen für die Tiere, die zweiten für den Nationalsozialismus in neuer Form, die dritten für die Wiederbelebung des Kommunismus und der Enteignung, die vierten nur für die Generation über 60, die fünften für sich selbst und ihr Ego, die sechsten gegen den Euro, die siebten für die Anarchie der virtuellen Welt, die achten für die Generation unter 20 und so könnte es munter weitergehen. Also so eine Demokratieverachtung, wie sie hier aus dem Munde Monika Hohlmeier spricht, ist schon wirklich ein Skandal. Wenn ein NPD-Abgeordneter sowas gesagt hätte und so gegen Minderheiten gehetzt hätte, wäre mit Sicherheit das nächste Strafverfahren schon wieder anhängig wie die Volksverhetzung und man würde sagen, hier die NPD ist antidemokratisch, weil sie eben den Parteienwettbewerb einschränken will und auch kleinen und kleineren Parteien hier das Existenzrecht abspricht. Wenn die Frau Hohlmeier das sagt, ist das scheinbar völlig in Ordnung, da kräht kein Hahn danach. Das heißt also, diese ganzen Zitate belegen ziemlich deutlich, dass also hier die Sperrklausel eben nicht der Funktionsfähigkeit des Parlaments dient, sondern nur der Fernhaltung missliebiger parteipolitischer Konkurrenz. Und deswegen ist halt das letztlich ein Missbrauch des Gesetzgebungsrechts, wenn aus solchen sachfremden Erwägungen heraus Sperrklauseln eingezogen werden. Zusammenfassend ist daher festzuhalten, 3% Sperrklausel ist verfassungswidrig. Sobald sie jetzt in den nächsten Tagen im Bundesgesetzblatt verkündet wird, kann sie mit der Verfassungsbeschwerde von jedem wahlberechtigten Bürger angefochten werden, was natürlich auch zur Genüge getan werden wird. Deswegen kommen wir jetzt zum dritten Komplex, und zwar zu den prozessualen Maßnahmen, die jetzt von Seiten der NPD, aber auch von jedem engagierten Wahlbürger gegen die Klausel durchgeführt werden können und sollten. Die NPD hat bereits am Folgetag, also einen Tag nachdem der Bundestag hier in der Nacht- und Nebelaktion das Gesetz beschlossen hatte, direkt ein Organklageverfahren beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingereicht und dort eben den Gesetzesbeschluss angegriffen. Ist jetzt etwas spitzfindig die Unterscheidung, also im Organstreitverfahren greift eben eine Partei die Maßnahme eines anderen Verfassungsorgans an, also hier den Gesetzesbeschluss des Deutschen Bundestages. Der war in der Welt mit Beschlussfassung, deswegen konnte auch direkt im Organstreitverfahren eingeleitet werden. Verfassungsbeschwerden richten sich immer gegen das Gesetz selbst und können natürlich dann erst eingereicht werden, wenn das Gesetz auch in der Welt ist und es also verkündet ist. Das sind die zwei Möglichkeiten, die also hier bestehen, die Sperrklausel anzugreifen. Organstreitverfahren ist von der NPD bereits anhängig. Verfassungsbeschwerde werde ich selbst im eigenen Namen erheben und rufe auch jeden auf, sich dieser Verfassungsbeschwerde anzuschließen, damit sie also hinreichendes Gewicht bekommt und dann eben auch in Karlsruhe entsprechend Beachtung findet. Wie gesagt, der Rohentwurf liegt hier schon mal vor. Den kann man sich auch durchlesen, wenn man das möchte. Und dann kann man, wenn man möchte, mir Vollmacht erteilen und dann wird die Klausel auch mit der zusätzlich zum Organstreitverfahren, das schon anhängig ist, auch mit der Verfassungsbeschwerde angegriffen. Man muss nämlich Folgendes wissen, und zwar hat das Organstreitverfahren, das nur den politischen Parteien und anderen Verfassungsorganen vorbehalten ist, gegenüber der Verfassungsbeschwerde halt den Vorteil, dass dort mündlich verhandelt werden muss, sofern eben die Sache nicht unzulässig oder eben offensichtlich unbegründet ist. Das Organstreitverfahren hier ist mit Sicherheit nicht unzulässig. Man kann sich darüber streiten, ob es vielleicht unzulässig ist, wenn es eben nur gegen den Gesetzesbeschluss gerichtet ist, sofern das Gesetz noch gar nicht verkündet ist. Da es aber in Kürze verkündet werden wird, ist das Organstreitverfahren spätestens dann zulässig. Das heißt also, die Zulässigkeitshürde ist dann genommen. Und offensichtlich unbegründet ist es mit Sicherheit auch nicht, weil es im Gegenteil genau das wiedergibt, was Karlsruhe selbst entschieden hat. Das heißt also, über die entsprechenden Organklagen wird Karlsruhe verhandeln müssen, ob es will oder nicht. Während bei Verfassungsbeschwerden kann man natürlich hingehen und sagen, ja gut, die wird dann vielleicht ohne Begründung nicht zur Entscheidung angenommen oder die wird einfach im Beschlusswege entschieden, ohne mündliche Verhandlung. Das ist halt eben die Möglichkeit, die dann halt nur dem Normalbürger zur Verfügung steht. Politische Parteien, wie gesagt, können mit dem Organstreitverfahren hier deutlicher auf den Putz hauen. Eins möchte ich auch noch ganz deutlich sagen, falls Karlsruhe natürlich hier über die entsprechenden Klagen nicht zeitnah entscheiden sollte, müssten wiederum einstweilige Anordnungen beantragt werden, die natürlich auch schon fertig vorformuliert sind. Bei der Verfassungsbeschwerde besteht natürlich wiederum das Problem, die kann einfach abgebügelt werden. Das Organstreitverfahren muss, wenn das beantragt wird, mündlich verhandelt werden. Die kann man zuerst ablehnen. Wenn sie aber dann, wenn ein Widerspruch erhoben wird, muss mündlich verhandelt werden. Da kommt man also auch nicht mehr drumherum. Das sind also jetzt die beiden Maßnahmen, die uns zur Verfügung stehen, die auch umfangreich ausgenutzt werden. Andere Parteien werden das natürlich auch machen. Die Republikaner haben schon angekündigt, die ÖDP, die AfD. Also da wird es eine riesige Klagewelle auf Karlsruhe zulaufen, sofern das Gesetz dann verkündet ist. Und da werden wir auf jeden Fall dann mit am Tisch sitzen. Das wird man uns schwerlich verwehren können. Und dann werden wir mal sehen, wer hier der wirkliche Verfassungsfeind ist. Die NPD, die sich hier für die Wahlrechte der Bürger einsetzt oder vielleicht nicht doch dann das System, das diametral in der Frustrierung des Bundesverfassungsgerichts sehenden Auges verfassungswidrige Gesetze verabschiedet, nur um missliebige parteipolitische Konkurrenz hier fernzuhalten. Ich denke, die Frage zu stellen heißt, sie zu beantworten, und damit möchte ich dann meinen Vortrag schließen. Vielen Dank.